Jahrelanger Kommandant, Toni Weiß, er weiß ganz genau, ohne Fleiß kein Preis. Feuerwehr 122, rufen Sie uns, wir kommen herbei. Wir Feuerwehrmänner sind ein großer Teil. Freiwillige Helfer haben wir zum Glück. Das macht aus der Feuerwehr ein ganzes Stück. Feuerwehr kaum Berg, immer für Sie da. Hilfsbereitschaft erste Stelle ist für uns klar. Franz Mayrhofer, Feuerwehrkommandant, ist hier in Kaumberg wirklich sehr anerkannt. David Simon, Stellvertreter, immer da zu jedem Wetter. Mit unserem Team ist das Leben einfach besser. Unser jährlicher Flohmarkt wird von uns veranstaltet. Die freiwilligen Spenden werden von uns verwaltet. Und zu jeder Grundausbildung gehört auch ein Test. Und natürlich ist klar, das Feuerwehrfest. Gott zur Erde, im nächsten zu Wehr, so sind wir Kaumberger, yeah. Gott zur Erde, im nächsten zu Wehr, so sind wir Kaumberger, yeah. Feuerwehr 122, rufen Sie uns, wir kommen herbei. Wir Feuerwehrmänner sind ein großer Teil. Freiwillige Helfer haben wir zum Glück. Das macht aus der Feuerwehr ein ganzes Stück. Das Retten ist die Abwendung der Lebensgefahr. Sofort Maßnahmen durchführen, wir sind für die Menschen da. Sachgüter bergen, Leben retten. Vorbeugende Maßnahmen treffen. St. Florian, der Schutzpatron, Menschen zu helfen sind wir gewohnt. Wir machen das freiwillig, sprich ganz ohne Lohn. Unser Feuerwehrball ist bereits Tradition. Sie sind herzlich eingeladen, also kommen Sie schon. Die Grundausbildung, die ist richtig, unsere Aufgaben sind uns wichtig. Die kleinste Aktion ist uns nicht so nichtig. Gott zur Erde, im nächsten zu Wehr, so sind wir Kaumberger, yeah. Gott zur Erde, im nächsten zu Wehr, so sind wir Kaumberger, yeah. Feuerwehr 122, rufen Sie uns, wir kommen herbei. Wir Feuerwehrmänner sind ein großer Teil. Freiwillige Helfer haben wir zum Glück. Das macht aus der Feuerwehr ein ganzes Stück.